Laufname Olft. Ist schon wieder so spät, ne? Es ist sehr spät. Ist kurz vor 11 Ist kurz vor abends. Bettgehzeit gleich. Ja. Unter der Woche. Unter der Woche. Und keine Nee. Ferienzeit. Was Teil des Problems ist, über das wir gleich reden werden. Ja. Herzlich willkommen bei einer anderen, weiteren Folge unseres Japanuaries. Ich weiß nicht, was für eine Reihenfolge ich die Aufnahmen versende, deswegen sage ich jetzt nicht in der zweiten oder dritten oder drölften. Ich kann sowieso höchstens bis 3 zählen. Eins, zwei, viele, sagt man Ja, doch, ne? genau. Wir kommen aus dem Kino, also ich bin der Nerd, hallo. Und Hallo Nerd. du bist die Freundin vom Nerd. Ja. Und ich bin der Freund von der Freundin vom Nerd. Und wir waren gerade im Kino, kommen aus dem Kino. Es ist tatsächlich der zweite Film, den wir für den Japanuary gucken, so viel können wir schon mal sagen. Wir haben gesehen Lou Over the Wall. Ja, den ich kurz Lou Over the Garden Wall nannte. Den Witz habe ich auch schon öfter gehört. Ja. Auch schon selber gemacht. Ist ein Film aus dem letzten Jahr schon. Oh Gott, Masaki Yuasa. Ich kriege den Namen immer durcheinander. Und obwohl ich bisher nur einen Film und eine Serie von ihm gesehen hatte, tatsächlich mein absoluter Lieblings-Anime-Regisseur. Es ist ein bisschen paradox. Ich kannte bisher nur Mindgame von ihm. Der ist aber ein derartiger visueller Orgasmus. Also anders kann man diesen Film nicht beschreiben. Ungefähr 90 Minuten lang. Also als hätte man Drogen genommen. Also es wechselt in jeder Sekunde der Zeichenstil. Wenn man nicht irgendwie photosensible Epilepsie hat, muss man sich diesen Film angucken. Das ist der absolute Hammer. Okay, dann Ich habe habe ich mir schon, was vor. ja, ich habe schon Freunde von mir über diesen Film sehr überfordert. Und die haben mich dann wehleidig während des Guckens angeguckt, mit dem Hundeblick, diesen Film doch bitte auszumachen. Und dann verpasst ihr wirklich was. Mindgame ist großartig. Ich liebe ihn. Also auch in der ganzen Visualität, in der Symbolkraft und sowas. Aber da reden wir vielleicht an einer Stelle. Vielleicht im nächsten Japanuary drüber. Dieses Jahr haben wir ein bisschen viel Yuasa im Programm. Was wusstest du vorher über diesen Film? Also Nichts. über Lou? Also ich hatte das Filmposter quasi gesehen, wusste aber nicht wirklich, worum es gehen sollte, was die Handlung sein würde und ähnliches. Genau. Also man Das kann ist es. es kurz zusammenfassen. Drei Schüler gründen zusammen mit einer Meerjungfrau eine Band. Ja. Das ist, glaube ich, ziemlich genau das, was da passiert ist, so die Kernaussage Ja, dieses ja, Films. ja, Ja. ja. Schon. Und da wir hier immer nur so eine begrenzte Zeit haben und gar nicht so sehr auf alle Feinheiten und Details eingehen können, möchte ich hier auch gar nicht so eine großartige Story-Zusammenfassung machen. Weil, wie es immer so ist, wenn so Yokai oder auch irgendwelche Dämonen dann oder ein Fantasy-Fabelwesen in japanischen Filmen auftauchen, gibt es natürlich dann am Ende so eine große Katastrophe, die dann gemeinsam auch so ein Stück weit behoben werden muss. Und es läuft also auch auf ein sehr fulminantes Ende hinaus, wo dann eben auch der Handlungsort überschwemmt wird. Was ist dir nach dem Film besonders im Gedächtnis geblieben? Tatsächlich der Stil, der sehr besonders ist. Am Anfang dachte ich so, was ist das denn? Das sah so aus, also der Hintergrund so fast wie mit Buntstiften gezeichnet, also sehr professionell mit Buntstiften gezeichnet, aber so von der, wie ein Bilderbuch, von der Flächigkeit her einfach. Und davor gesetzt, so wie ausgeschnitten die handelnden Figuren, die sich auch am Anfang irgendwie nicht so ganz stimmig zu ihrer Umgebung bewegt haben. Also wenn die gelaufen sind, passte das irgendwie nicht dazu, wie sie vorwärts kamen vor dem Hintergrund und so. Und zwischendurch hat es mich ein bisschen an die alten Popeye-Cartoons erinnert, vor allem in den Tanzszenen. Das ist Absicht, ja. Das war irgendwie witzig. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich drauf kam, was kommt. Also ich wusste, es erinnert mich an was. Ich Ja. habe ein bisschen gedauert, bis ich auf Popeye kam. Doch. Es ist schon sehr außergewöhnlich. Also man erkennt klar, dass es ein Anime ist, natürlich, dass es aus Japan kommt. Da sind viele japanische Elemente drin im Zeichenstil, einfach oder in der Darstellung, die da hingehören. Also seien es diese kleinen spitzen Nasen, die Ja, man auch aus klar. den Digimon-Animationsserien kennt. Aber das war tatsächlich, also es arbeitete viel mit so einem ganz spannenden Kontrast zwischen, wie ist der Hintergrund und wie sind die handelnden Figuren davor gesetzt. Mich hat das am Anfang wirklich total rausgebracht, weil ich ja von Yuasa jetzt eben, ich hatte Mindgame gesehen und Anfang des Jahres Devilman Crybaby. Die Serie ist auch von ihm. Das hat der, glaube ich, übernommen, das Projekt von einem anderen Regisseur, und hat dem dann derartig seinen Stempel aufgedrückt. Also Yuasa wird in der Regel so als einer der größeren Auteurregisseure in Japan, in der Anime-Szene so ein bisschen beschrieben, weil du siehst es sofort, wenn es von ihm geleitet ist, das Projekt. Und die Figuren bewegen sich, also wie du gerade schon sagtest, im Grunde genommen gar nicht über die Welt, sondern im Grunde genommen durchs Bild. Mhm. Die Gesichter zerfließen vor dir auf dem Bildschirm, auf der Leinwand, und werden immer größer, und also auch mit jedem Grinsen, was die Figuren machen, und den Augen, die werden weit aufgerissen, Action-Szenen, also da musst du wirklich zwischendurch Luft holen, um alles mitzubekommen, und dann Luft anhalten auch, um still zu sitzen, um zu wissen, okay, wo ist da jetzt der visuelle Knackpunkt, wo muss ich da jetzt gerade hingucken. Das ist wirklich, und das ist, glaube ich, in Mindgame das, was die meisten Leute wirklich dann auch überfordert, so dieses Schnelle. Mhm. Das ist also, es gibt, was mich am Anfang so ein bisschen rausgerissen hat, tatsächlich so Szenen, die sehr langsam sind, wo ich dachte, also am Anfang kam mir das tatsächlich für seine Verhältnisse noch sehr konventionell rüber, also da, wo du schon sagtest, also gerade diese Hintergründe haben mich vom Stil dann doch sehr an einen Film, den wir im 2018 in Japanery geguckt haben, ein Brief an Momo, ja, ja. Erinnert die Film von Production IG, der ist jetzt von Toho tatsächlich, was ich ganz witzig finde. Und ja, wir kriegen am Ende noch ein großes Monster. Das hat mich ja bei Your Name gestört, da gab es kein Monster, obwohl es ein Toho-Film war. Ich erinnere mich, bei dem Brief an Momo, da war der Hintergrund, hatte eine unglaublich feine Textur. Und da hat es mich dieses Mal auch so ein bisschen dran erinnert. Es ist, war nicht so ganz detailliert wie bei Momo, ging aber in die Richtung. Und dann hast du eben diesen flachen, cartoonigen, also wirklich auch, wie du gerade schon sagtest, Popeye, diese alten Popeye-Cartoons. Das ist schon Absicht, so diese Golden Age of Animation Anfang des 20. Jahrhunderts. So, das zitiert er halt wirklich in vielen, vielen Szenen und auch mit Figuren und Bildern, die dann im Film unterwegs sind. Laufend, also fast jede zweite Einstellung zieht daraus Inspiration. Das hat er hier ein bisschen familienfreundlicher eingesetzt. Devilman Crybaby ist halt keine Kinderserie, das ist halt wirklich Knaller für Erwachsene. Und selbst da ist es drin, und das ist halt das Krasse. So, man merkt das wirklich an jeder Ecke und Stelle. Und mich hat das tatsächlich am Anfang so ein bisschen rausgerissen, weil es für seine Verhältnisse noch sehr konventionell war. Das löst sich auch, wie ich finde, nur so punktuell auf. Also es gibt Szenen, da überdreht der Film richtig hart, richtig krass. Und dann gibt's aber auch wieder im Grunde genommen so einen kompletten Stillstand. So, wo es dann also wirklich dann auch, wo kaum was passiert, wo selbst Action-Szenen relativ steril und still sind, wo ich mir mehr gewünscht hätte. Ja, stimme ich dir in vielem zu. Für mich war es ganz angenehm. Also ich glaube, das wird dann leichter, den Mindgame zu gucken, als Steigerung zu dem jetzt, was die Wechsel und die Geschwindigkeit auch angeht. Ja, wir gucken vielleicht doch nochmal mehr, wir gucken jetzt in 4 Wochen nochmal einen von ihm. Night is Short, Walk on Girl gucken wir jetzt in 4 Wochen, 4, 5 Wochen ungefähr. Kenne ich auch noch nicht, gucken, wie der so ist. Also ich bin ja eher dann, also bei sowas optisch herausgefordert, sage ich mal. da ich bisher eher so klassische Sachen geguckt habe. Ich fand das total schön an vielen Stellen. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Der Anfang hat mich auch ein bisschen erinnert an einen Film, den ich immer mal raussuchen wollte, ein französischer Cartoon tatsächlich, wo es um einen Radfahrer geht, der irgendwann vor so eine Leinwand gespannt wird und wie blöde versucht, für die Tour de France zu trainieren, aber irgendwie findet die gar nicht statt und er kämpft sich da ab und so. Ja, den kenne ich. Und das, ich vergesse mal, wie der heißt. Und da hat's mich auch so ein bisschen dran erinnert. Also so diese der große Preis von irgendwas heißt der, glaube ich. Also ja, kann gut sein, genau. Das war so für mich der Einstieg. Und das fand ich erstmal ganz schön, weil das so eine Optik ist, in der ich mich durchaus zu Hause fühle und die aber raussticht von den klassischen Sachen, die wir sonst so geguckt haben bei den Anime-Filmen, sage ich mal. Die haben auch alle ihren eigenen Stil, aber sie sind deutlicher im Anime verhaftet, sage ich mal, als jetzt bei Lou Over the Wall. Und ich fand es tatsächlich für mein Empfinden sehr, sehr schön, wie das aufgeteilt war mit den optischen Eskalationen, nenne ich es jetzt mal, auf die verschiedenen Szenen. Also gerade als der Papa von dem Mädel aus der Band so richtig stinkig ist und eskaliert und so sein Schlimmstes nach außen kehrt eigentlich, hat man ja irgendwie nur noch sein Gesicht auf der Leinwand dann so. Es zerfließt halt richtig. Es eskaliert wirklich, es verformt sich, der Mund wird riesengroß und dann wirbt sich wieder die Stirn vor und so. Es ist ganz, ganz extrem. Also es ist wirklich, als hätte man irgendwas Komisches geraucht und Und das war auch die Szene, wo ich erst überlegt habe, so, war das jetzt der ganzen Stilistik auch zuträglich oder eskalierte da gerade wirklich zu sehr? Gerade weil es an einigen Szenen ja kaum vorkommt. Mhm. Und dann ist mir erst die Symbolkraft oder dieses Symbol auch klar geworden, dass halt auch der Vater gerade die Kontrolle verliert und demnach auch das Bild die Kontrolle verliert. Und das ist ein schönes Symbol in dem Moment. Das ist mir dann auch im nächsten Moment dann eingefallen, mehr oder weniger. Genau. Das kann ich bestätigen. Ja, was ich tatsächlich auch sehr schön fand, ist, dass vieles von der Welt, aus der Lu kommt, recht vage bleibt in der Darstellung. Mhm. Also ganz oft sieht man die Meeresgeschöpfe nur so als Schatten unter der Wasseroberfläche, mit so Umrissen mehr oder weniger, aber keine Tiefe, keine Details, die Augen vielleicht noch. Ja, ich unterstelle da einfach mal, allein mit der Menge an Kreaturen, die dann gegen Ende auch im Bild ist, hätte man sich wahrscheinlich dumm und dusselig designt. Ja. Und das hast du in Devilman Crybaby am Ende auch. Also Spoiler, wenn man jetzt irgendwie so einen leichten Spoiler jetzt haben möchte oder sowas, da sind am Ende auch sehr viele Kreaturen auch tatsächlich da und die sind nur so schemenhaft dargestellt, weil einfach in der Menge an Monstern und Dämonen, die dann in der Serie unterwegs sind, man hätte sich einfach dumm und dusselig gestaltet und auch animiert. Und das, da darstelle ich einfach ein Stück weit auch Pragmatismus. Also, dass da einfach gesagt worden ist, so kommt für die 2 Sekunden, die mal so durchs Bild schwimmen. Und dann ist das mal so ein bisschen eine Schlange und mal so ein bisschen so ein vierarmiger Wal oder vielleicht mal wirklich was Menschenähnliches oder sowas. Es sind dann ja auch tatsächlich eher so Wasser-Yokai als wirklich Meerjungfrauen oder Meerjungmänner oder irgendwie auf sowas. Jeden Fall. Hat aber gut funktioniert für mich, weil das auch so ein Stilmittel ist, das er nutzt. Zum einen, wenn der Großvater von Kai, von der Hauptfigur, sich erinnert, dann driftet es auch in diese ganz flächige, konturenlose Darstellung ab, die man dann eben auch bei diesen Wasserwesen hat. Mhm. Und umgekehrt, wenn die quasi von einer Bedrohung zu was werden, womit die Leute wieder was anfangen können in der Stadt, dann gewinnen die wieder klarere Konturen. Mhm. So, und das funktioniert auch einfach, selbst wenn es tatsächlich Pragmatismus gewesen ist, was auch bei der Menge an Wesen zugestanden ist, ohne Frage, trotz allem gut eingebunden, also gut benutzt als Mittel auch. Ich hatte ja so ein bisschen das Problem mit Kai, also Kai Hashimoto, unser Hauptprotagonist, um mal so ein paar Leute zu triggern. Unser Held in diesem, der schon so das Symbol auch ist für so Leute in so Kleinstädten, die da einfach nicht rauskommen. So sein Vater war mit seiner Mutter wohl mal irgendwann in Tokio unterwegs, die haben sich da getrennt, sein Vater ist dann zurückgekommen mit ihm und er vergräbt sich so ein bisschen hinter seinem Computer, hinter seiner Musik und wird dann durch einen blöden Zufall dann auch in diesem Örtchen selber berühmt, weil sie rausfinden, dass er das gemacht hat und daher kommt erst die Motivation von seinen da noch nicht Freunden, diese Band mit ihm gemeinsam zu gründen, was er auch nur deswegen tut, weil er darüber dann eben auch Lu kennenlernt. Weil in dieser Welt mehr Jungfrauen oder mehr Wesen in dem Fall auch Musik reagieren und dadurch überhaupt erst auch dieser ganze Konflikt zwischen Menschen und mehr Wesen entstehen kann. Und das ist schon so ein bisschen so ein Standard in Animes. Also gerade so dieser Yokai moderne Konflikt, der ganz häufig dargestellt wird, so dieses, ja, wir haben da eigentlich ein kleines Fischerdorf, was irgendwie ums Überleben kämpft, die Industrie ist weitergezogen, die selber haben auch keine Ahnung mehr, wie sie sich irgendwie noch versorgen sollen. Und dann ist da eben von der Juho, der Vater und auch ihr Großvater, die da eben eine große Zuchtanlage für Fische eben installieren wollen. Und der Großvater hat früher auch mal einen Freizeitpark um die Meerjungfrauen installiert, was furchtbar gefloppt sein muss. Und es gibt auch eine riesige Hintergrundgeschichte und auch viele Konflikte und all das. Und da ist der Film also für mich auch dann auch wieder so ein kleines bisschen zu Standard, weil dieser Konflikt einfach in Tausenden von Animes und immer wieder. Und hier ist ein Fabelwesen, ein Yokai. Und wir wollen hier aber eigentlich ein modernes Märchen erzählen und so weiter und so fort. Das hat mich zwischendurch ein bisschen ermüdet. Ne? Was ich aber schön finde, ist, dass der Film es mit relativ einfachen Mitteln hinkriegt, ein sehr ähnliches, schönes, wohliges Gefühl hinzubekommen, wie es diese optisch dann doch sehr über transportenden Ghibli-Filme. Ja. Also das ist so, ich habe in meiner Letterboxd-Review, die ich kurz nach Kinostart, kurz nach Kinogang dann auch geschrieben habe, so, ich habe mit Ponyo verglichen, weil ich finde den Vergleich mit Ponyo überhaupt nicht falsch, im Gegenteil. Nee. Ponyo ist optisch um Ecken besser, also diskutiert mit mir nicht über Ghibli-Filme. Ich finde die selber großartig, handwerklich vor allem. Aber Lobo kommt das hin, das mit viel weniger Aufwand zu erzählen, das gleiche Wohlige. So, du, genau wie bei Ponyo, wenn du immer dieses kleine Fischwesen im Bildchen hast und das so vor sich hin morpht, das gleiche hübsche Gefühl hast du eben auch, wenn Lou im Bild ist. Ja. Ne? Und das ist, ist so süß. Die tun sich nichts. Also ganz ehrlich, also ich bleib dabei. Wer Ponyo mochte, wird Lou lieben. Also das ist für mich so die Bottomline. Ja, das kann ich bestätigen. Und was ich halt schön fand, ist, dass der Film es tatsächlich schafft, mit kleinen Gesten so die Beziehungen von den Figuren auch klar zu machen, die sympathisch zu machen. Also es gibt ja noch den, ich habe seinen Namen vergessen, den dritten der Band. Kunio. Wieso kann ich mir eigentlich dieses Mal den Namen merken? Ich weiß es nicht. genau, und da gibt's so eine ganz süße Szene, als Kai von Kunios Vater, der ist ja so der hohe Priester des Ortes, mehr oder weniger, Informationen über die Meerjungfrauen will und der Kunios Vater zieht Kunio damit auf, dass der auch mal eine Glatze kriegen wird und sowas. Und es ist so ein ganz süßes Familiengeplänkel und ähnlich hat man das auch in Kais Familie, wenn der Papa die Muschel nicht lang genug eingeweicht hat und der Großvater ihn quasi dafür ausschimpft so ein bisschen und sagt, das musst du doch anders machen. Und das ist Yuasas große Kunst, dass er einfach sehr viel pantomimisch darstellt. Sehr viele Informationen auch ohne Sprache dann weitergibt. Auch so diese Hintergrundgeschichte mit dem Großvater, der seine Mutter glaubt, an die Meerjungmenschen dann verloren zu haben, wo dann eben erst nach und nach klar wird, was der Mutter auch tatsächlich passiert ist und dass dieser Groll, den er auch gegen die Meermenschen, Meerwesen hegt und auch übrigens die Madame Octopus hieß, glaube ich. Oma Octopus. Ne? Also die schon so ein Captain Ahab ist. Ne? Oma Octopus ist großartig. Oma Octopus ist episch. Aber dass dieser Groll, den die beiden eben gegen diese Meerwesen haben, halt auch nicht unbedingt berechtigt ist irgendwo. Ne? Ja, so eher auf Unverständnis und Unkenntnis beruht. Ja. So ein ironischer Bruch am Ende, wie ich ihn schön finde. Ne? Also und dann wird auch kurz nur eben einmal dieses Happening am Ende, was da passiert, einmal kurz erwähnt, auch von Oma Octopus, einmal kurz kommentiert. Und dann stehst du da und denkst so, what the fuck, was ist da gerade passiert? Und man möchte eigentlich wissen, wie es von da an auch weitergeht am Ende, so ein Stück weit. Genau. Du bist jetzt ja auch nicht so ein musikalischer Mensch, ne? Nee, ich bin auch musikalisch herausgefordert. Man muss sich ein bisschen mit japanischer, elektronischer Popmusik so ein bisschen im Einklang befinden, weil da läuft sehr viel von in diesem Film. Also der Soundtrack ist weitestgehend so ein bisschen so dieser J-Pop, hätte ich fast gesagt. Mit ein paar Gitarren und sehr viel Elektronik. Da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Wumms gewünscht. Also so insgesamt, der Soundtrack ist mir dann doch nicht wumsig genug. Und auch die elektronische Musik hätte ein bisschen mehr Wumms machen können. Aber immer, wenn Lou eben anfängt zu singen, hast du so einen Computersound. Also sie singt immer in so einem glitchy, zerstückelten Vocal Sound, also so wie man sich das eben in japanischer wie diese Katzen-App, hätte ich fast gesagt, singt sie ein Stück weit. Ja, so ein bisschen, ja. Und das passt aber ganz gut. Ihre Stimme ist auch elektronisch verzerrt und so. Also sie soll halt auch wirklich wie aus einer anderen Welt wirken. Und das schafft der Film ganz, ganz bravourös. Unsere Zeit neigt sich dem Ende entgegen. Würdest du es als Familienfilm bezeichnen? Ich denke schon. Also es ist was du relativ jungen Kindern schon zeigen kannst. Einfach weil das, was als bedrohlich erzählt wird von den älteren Dorfbewohnern, relativ schnell als verhältnismäßig harmlos gezeigt wird. Es gibt dann schon so diesen Showdown am Ende, wo auch der Papa von Lou ziemlich eindrucksvoll auftritt. Das ist jetzt so für die ganz Kleinen vielleicht nichts, das ist vielleicht ein bisschen gruselig, aber sonst finde ich es einfach einen sehr schönen Film, wo es einfach viel auch um so Vorurteile überwinden und auch erfahren, also darum geht zu erfahren, was die Elterngeneration so ein bisschen gemacht haben auch. Also weil Kais großes Problem ist auch, dass er einfach lange nicht versteht, warum sein Vater mit ihm in dieses Kaff zurückgekehrt ist, weil er sich halt eher so als Tokio-Mensch fühlt. Also gerade diese Eskalation am Ende mit dem Vater hat mich dann doch sehr an Chihiro erinnert, wo immer in der Mitte ja auch dieses Ohngesicht eskaliert und dann anfängt alles aufzufressen und so ein bisschen durch dieses Badehaus zu toben. Das hat mich als Jugendlicher, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, der ist ja irgendwann Anfang der 2000er, da war ich noch keine 18, als ich den, glaube ich, das erste Mal gesehen habe. Meine ich zumindest. Es kann sein, dass ich mich zeitlich gerade komplett vertue. War schon ein bisschen irritiert, weil ich dachte, hey, das ist doch eigentlich ein Kinderfilm. Mhm. Wieso eskaliert dieser Film so sehr? Und Anime ist da einfach in der Darstellung nochmal ein bisschen anders. Und ich glaube, dass das schon auch ein Kinderfilm sein kann. Und vielleicht trauen wir den Kindern, vielleicht traut ihr euren Kindern, weiß ich nicht. Ich kenne eure Kinder nicht und wie ihr mit euren Kindern umgeht. Aber vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig zu. Ich glaube, dass Kinder mit mehr umgehen können, als man ihnen das zutraut. Und ich glaube, dass dieser Film definitiv auch ein Kinderfilm ist. Ich bin auf in 4 Wochen gespannt, ob das mit Night is Short genauso der Fall sein wird. Ich weiß über den noch viel weniger. Also bei Lu hatte ich zumindest den Trailer gesehen, wusste die Prämisse. Über den nächsten weiß ich gar nichts mehr. So, was ich bisher gesehen habe, hat mich sehr an Paprika erinnert. Okay. Der nicht schlecht war. Der nicht schlecht war, aber auch sehr anders. Und wenn man Yuasa kennt, dann keine Ahnung, also das, wie gesagt, ich habe nur einen kurzen Trailer gesehen und viel mehr weiß ich auch nicht. Und das war es dann auch zu dem Preview für den nächsten Film, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob der jetzt in dieser Reihenfolge, also wahrscheinlich senden wir das schon so ungefähr in der Reihenfolge, wie wir die Filme auch gesehen haben. Genau. Ja, dann war das eine weitere Folge von unserem Japanuary. Hört auch die anderen Produktionen, die innerhalb dieses Japanuaries laufen. Ich weiß es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Wie gesagt, wir sind hier noch im September. Wir nehmen das wirklich kurz nach Kino auf. Vermutlich habe ich wieder eine Fit-Kuration gebaut. Das fände ich schön. Das fände ich schön, weil das hat mir letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht, da so ein bisschen den Daumen drauf zu halten. Kann ich aber nicht hundertprozentig bestätigen. Deswegen mit Vorsicht zu genießen, diese Aussage. Aber es wird sicher einige Filmpodcasts geben, ein oder zwei Filmpodcasts gibt es ja. Ne? Die da vielleicht auch mitmachen wollen. Also, keine Ahnung. Ich meine, gibt ja auch so ein paar wenige, die jetzt so den Horror-Oktober mitmachen werden und den Scandi-Tember mitgemacht haben. Aber das sind so wenige, ob da jemand sich für den Japanuary nochmal findet. Wer weiß. Wie viele Folgen zum Scandi-Tember hat es gegeben? 2? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so, auf Wiedersehen. Tschüss. Dies ist eine Produktion des Nerd Nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.